So, Radio Franka. Heute fangen wir ein neues Buch an. Und zwar von Astrid Lindgren, Mio, mein Mio. Es geht los mit dem ersten Kapitel. Das heißt, er reist durch Tag und Nacht. Hat jemand im vorigen Jahr am 15. Oktober Radio gehört? Hat jemand gehört, dass man nach einem verschwundenen Jungen forschte? So etwa sagten sie. Die Polizei in Stockholm sucht den 9-jährigen Bo Wilhelm Olsson, der seit vorgestern Abend 18 Uhr aus der Wohnung Upplandsgatan 13 verschwunden ist. Bo Wilhelm Olsson hat helles Haar und blaue Augen und war mit kurzen braunen Hosen, einem grauen Pullover und einer kleinen roten Mütze bekleidet. Mitteilungen über den Verschwundenen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Ja, so sagten sie. Aber es kam niemals irgendwelche Mitteilungen über Bo Wilhelm Olsson. Er war fort. Niemand erfuhr jemals, wo er geblieben ist. Keiner weiß es. Außer mir. Denn ich bin Bo Wilhelm Olsson. Ich wünschte nur, dass ich zumindest Banker alles erzählen könnte. Mit Banker habe ich immer gespielt. Banker wohnt auch in der Upplandsgatan. Eigentlich heißt er Bengt, aber alle nennen ihn Banker. Und zu mir sagen natürlich niemand Bo Wilhelm. Sie sagen einfach Bosse. Ich meine, sie sagten Bosse. Jetzt, da ich verschwunden war, können sie gar nichts mehr sagen. Nur Tante Edla und Onkel Sixten sagten Bo Wilhelm zu mir. Ja, eigentlich sagte Onkel Sixten gar nichts. Er sprach fast nie mit mir. Ich war Pflegekind bei Tante Edla und Onkel Sixten. Ich kam zu ihnen, als ich ein Jahr alt war. Vorher wohnte ich in einem Kinderheim. Von dort hat mich Tante Edla geholt. Sie wollte zwar lieber ein Mädchen haben, aber es war keines da. Deshalb nahm sie mich. Dabei mögen Onkel Sixten und Tante Edla Jungen nicht leiden. Schon gar nicht, wenn sie 8 oder 9 Jahre alt werden. Sie fanden, ich brächte zu viel Unruhe ins Haus und ich trüge zu viel Schmutz hinein. Und wenn ich draußen im Tenerpark gespielt hatte, ich schmisse meine Kleider herum und ich redete und lachte zu laut. Tante Edla sagte immer, der Tag, an dem ich ins Haus gekommen bin, sei ein Unglückstag gewesen. Onkel Sixten sagte nichts. Doch, manchmal sagte er, du da, scher dich weg, damit ich dich nicht zu sehen brauche. Meistens war ich bei Banker. Sein Vater sprach immer viel mit ihm und er half ihm Modellflugzeuge bauen und machte Striche an der Küchentür, um zu sehen, wie Banker größer wurde und all so etwas. Banker durfte lachen und sprechen und seine Kleider herumliegen lassen, so viel er wollte. Sein Vater hatte ihn trotzdem lieb. Und alle Jungen durften zu Banker nach Hause kommen und spielen. Zu mir durfte keiner kommen. Tante Edla sagte, hier wird nicht geschrien und getobt. Und so dachte auch Onkel Sixten. Der eine Lümmel, den wir haben, reicht uns, sagte er. Wenn ich in meinem Bett lag, wünschte ich mir manchmal, Bankers Vater wäre auch mein Vater. Und dann grübelte ich, wer wohl mein richtiger Vater sein mochte und warum ich nicht bei ihm und bei meiner richtigen Mutter sein durfte, sondern zuerst in einem Kinderheim und danach bei Tante Edla und Onkel Sixten sein musste. Tante Edla hatte mir gesagt, meine Mutter sei gestorben, als ich geboren wurde. Wer mein Vater sei, das wisse niemand. Aber man könne sich ja leicht ausrechnen, was das für ein Lump sei. Ich hasste Tante Edla, weil sie so von meinem Vater sprach. Vielleicht stimmte es, dass meine Mutter starb, als ich geboren wurde, aber mein Vater war kein Lump, das wusste ich. Und manchmal lag ich da und weinte nach ihm. Ein Mensch war gut zu mir, und das war Tante Lundin im Obstgeschäft. Hin und wieder schenkte sie mir Leckereien und Obst. Jetzt hinterher grübel ich, wer Tante Lundin eigentlich ist. Denn es war ja bei ihr, wo es anfing, damals im vorigen Jahr, an dem Tag im Oktober. An diesem Tag hatte Tante Edla schon ein paar Mal zu mir gesagt, es sei ein Unglück, dass sie ins Haus gekommen sei. Abends dann, kurz vor 6 Uhr, sagte sie zu mir, ich solle zur Bäckerei in der Drottninggatan laufen und ihr eine Tüte Zwieback holen, den sie so besonders gern mochte. Ich setzte meine rote Mütze auf und ging. Als ich am Obstladen vorbeikam, stand Tante Lundin in der Tür. Sie fasste mich beim Kinn und sah mich lange, lange ganz seltsam an. Endlich sagte sie, »Willst du einen Apfel haben?« »Ja, bitte«, sagte ich. Und sie gab mir einen schönen roten Apfel, der wunderbar aussah. Dann sagte sie, »Willst du eine Karte für mich in den Briefkasten werfen?« »Ja, gern«, sagte ich. Da schrieb sie einige Zeilen auf eine Karte und gab sie mir. »Leb wohl, Bo Wilhelm Ohlson«, sagte Tante Lundin. Leb wohl, Bo Wilhelm Ohlson«. Es klang so merkwürdig. Sonst sagte sie doch immer nur Bosse. Ich rannte zum Briefkasten einige Straßen weiter. Gerade als ich die Karte in den Schlitz werfen wollte, sah ich, dass es um sie her leuchtete und strahlte wie von Feuer. Ja, die Buchstaben, die Tante Lundin geschrieben hatte, leuchteten wie Flammenschrift. Ich konnte es nicht lassen, ich musste sie lesen. Und das stand auf der Karte. An den König, Land der Ferne. Er ist auf dem Weg, er, den du so lange gesucht hast. Er reist durch Tag und Nacht und erhält in seiner Hand das Zeichen, den goldenen Apfel. Ich begriff kein Wort, aber mich überlief ein eigenartiges Frösteln. Ich beeilte mich, die Karte in den Briefkasten zu werfen. Wer war es, der durch Tag und Nacht reiste, und wer trug in seiner Hand den goldenen Apfel? Da fiel mein Blick auf den Apfel, den ich von Tante Lundin bekommen hatte. Der Apfel war aus Gold. Er war aus Gold, sage ich. Ich hielt in meiner Hand einen goldenen Apfel. Beinahe hätte ich geweint. Ich tat es nicht, aber beinahe. Ich fühlte mich so einsam. Ich ging in den Tegnérpark und setzte mich auf eine Bank. Kein Mensch war in der Nähe. Alle waren nach Hause gegangen, um zu essen. Im Park war es dämmerig und es regnete ein wenig, aber in den Häusern ringsum war es hell. Ich konnte sehen, dass auch aus Bankers Fenster Licht schien. Nun saß er dort und aß Erbsen und Eierkuchen zusammen mit seinem Vater und seiner Mutter. Ich stellte mir vor, dass überall dort, überall, wo Licht war, Kinder mit ihren Vätern und Müttern beisammen waren. Nur ich saß hier draußen im Dunkeln, allein. Allein mit einem goldenen Apfel, von dem ich nicht wusste, was ich damit anfangen sollte. Vorsichtig legte ich den Apfel neben mich auf die Bank, während ich weiter nachdachte. Eine Laterne stand hinter mir. Ihr Schein fiel auf mich und auf den Apfel. Aber ihr Schein fiel auch auf etwas anderes, was auf dem Boden lag. Es war eine gewöhnliche Bierflasche. Sie war leer. Jemand hatte ein Stück Holz in ihren Hals gepfropft. Sicher eines der Kinder, die immer vormittags im Tegnérpark spielten. Ich hob die Flasche auf und sah mir das Etikett an. Stockholmer Brauerei Aktiengesellschaft Klasse 2 stand darauf. Und während ich so dasaß und las, sah ich auf einmal, wie sich in der Flasche etwas bewegte. In Tausend und eine Nacht hatte ich von einem Geist gelesen, der in eine Flasche gesperrt worden war. Aber das war doch im fernen Arabien und vor Tausenden von Jahren geschehen, und dann war es wohl auch keine gewöhnliche Bierflasche gewesen. Es wird selten vorkommen, dass in den Flaschen der Stockholmer Brauereien Geister sind, aber hier war einer, ganz bestimmt. Jedes meiner Worte ist wahr. In der Flasche war ein Geist. Und man konnte sehen, dass er heraus wollte. Er zeigte auf das Holzstück, das den Flaschenhals verschloss, und sah mich flehend an. Da ich nicht gerade an Geister gewöhnt war, hatte ich natürlich zuerst Angst, den Holzpfropfen herauszuziehen. Aber schließlich tat ich es doch, und mit einem großen Brausen fuhr der Geist aus der Flasche und begann zu wachsen und wurde größer, so groß, dass er bald größer war als alle Häuser am Tegnérpark. Das ist ja die Art der Geister. Sie können zusammen schrumpfen und so klein werden, dass sie in einer Flasche Platz finden, und im nächsten Augenblick können sie wieder wachsen und groß werden wie Häuser. Niemand kann sich denken, wie ängstlich ich wurde. Ich zitterte am ganzen Körper. Und dann sprach der Geist auch noch zu mir. Seine Stimme war ein einziges großes Brausen. Ich dachte, das hier sollten Tante Edla und Onkel Sixten einmal hören, die immer finden, unsereins spräche zu laut. »Kind«, sagte der Geist zu mir, »du hast mich aus meinem Gefängnis befreit. Bestimme selbst, wie ich dich belohnen soll.« Aber ich wollte keine Belohnung dafür, dass ich ein kleines Stück Holz herausgezogen hatte. Der Geist erzählte, er sei am Abend zuvor nach Stockholm gekommen und in die Flasche gekrochen, um zu schlafen, denn Flaschen seien der Geister liebste Schlafplätze. Aber während er schlief, sei ihm der Ausgang versperrt worden. Hätte ich ihn nicht befreit, hätte er vielleicht viele tausend Jahre in der Flasche bleiben müssen, bis der Holzpfropfen endlich verfault wäre. Und das hätte meinem Herrn, dem König, sicher nicht gefallen, sagte der Geist mir zu sich selbst. Da fasste ich Mut und fragte, Geist, wo kommst du her?« Einen Augenblick war es ganz still. Dann sagte der Geist: »Aus dem Land der Ferne.« Er sagte es so laut, dass es in meinem Kopf dröhnte und sang. In seiner Stimme war etwas, was meine Sehnsucht nach diesem Land weckte. Ich spürte, ich könnte nicht mehr leben, wenn ich nicht in dieses Land dürfte. Und ich streckte dem Geist meine Arme entgegen und rief: nimm mich mit in das Land der Ferne. Dort ist jemand, der auf mich wartet.« Der Geist schüttelte den Kopf. Ich aber hielt ihm den goldenen Apfel hin, und da rief der Geist aus: »Du hältst das Zeichen in deiner Hand. Du bist der, den ich holen soll. Du bist der, den der König so lange gesucht hat.« Er beugte sich zu mir herab und nahm mich auf in seine Arme, und es dröhnte und sang um uns, als wir uns in die Luft erhoben. Wir ließen den Tegnérpark weit unter uns, den dunklen Tegnérpark und alle Häuser, in denen die Fenster leuchteten, wo Kinder saßen und mit ihren Vätern und Müttern aßen, während ich, Bo Wilhelm Olsson, oben unter den Sternen schwebte. Wir waren hoch über den Wolken und wir schossen vorwärts, schneller als der Blitz und lauter als der Donner. Um uns knisterten Sterne und Sonnen und Monde. Manchmal war alles schwarz wie die Nacht, manchmal so strahlend hell und weiß, dass ich die Augen schließen musste. »Er reist durch Tag und Nacht«, flüsterte ich vor mich hin. Es war, wie es auf der Karte gestanden hatte. Dann streckte der Geist seine Hand aus und zeigte auf etwas, weit in der Ferne, etwas Grünes, das im hellsten Sonnenschein auf klarem blauem Wasser dalag. »Dort siehst du das Land der Ferne«, sagte der Geist. Wir schwebten hinab, dem Grünen entgegen. Es war eine Insel, die im Meer schwamm, und in der Luft war eine seltsame Musik und ein Duft wie von tausend Rosen und Lilien. Unten am Meeresstrand erhob sich ein großes weißes Schloss, und dort landeten wir. Jemand kam den Strand entlang. Es war mein Vater, der König. Ich erkannte ihn sofort, als ich ihn sah. Er breitete die Arme aus, und ich flog an seine Brust. Lange hielt er mich fest. Wir sprachen kein Wort. Ich legte nur die Arme um seinen Hals, so fest ich konnte. Oh, wie wünschte ich mir, dass Tante Edla meinen Vater, den König, hätte sehen können, wie schön er war und wie seine Kleider glitzerten von Gold und Diamanten. Er hatte Ähnlichkeit mit Bankers Vater, aber er war schöner. Schade, schade, dass Tante Edla ihn nicht sehen konnte. Dann hätte sie begriffen, dass mein Vater kein Lump war. Aber Tante Edla hatte damit recht gehabt, dass meine Mutter gestorben war, als ich geboren wurde. Und die dummen Leute im Kinderheim hatten nie daran gedacht, meinem Vater, dem König, Nachricht zu geben, wo ich war. 9 lange Jahre hatte er nach mir gesucht, aber jetzt bin ich froh, endlich bei ihm zu sein. Nun bin ich schon recht lange hier, den ganzen Tag über habe ich es schön, und jeden Abend kommt mein Vater, der König, in mein Zimmer und wir bauen Modellflugzeuge und sprechen miteinander. Ich wachse und es geht mir gut im Land der Ferne. Und jeden Monat macht mein Vater, der König, einen neuen Strich an der Küchentür, um zu sehen, wie viel ich gewachsen bin. »Mio, mein Mio, unglaublich, wie du schon wieder gewachsen bist«, sagte er, wenn wir nachmessen. »Mio, mein Mio«, sagte er, und es klingt so weich und warm. Wenn man darüber nachdenkt, heiße ich überhaupt nicht Bosse. 9 lange Jahre habe ich dich gesucht«, sagte mein Vater, der König. »Nachts habe ich wachgelegen und gedacht, Mio, mein Mio«, ich muss doch wohl wissen, dass du so heißt. Da sieht man es. Das mit dem Bosse war so falsch, wie alles andere falsch war, damals in der Uplandsgatan. Und jetzt ist es richtig geworden. Ich liebe meinen Vater, den König, und er liebt mich. Ich wünschte, Banker wüsste von all diesem hier. Ich glaube, ich schreibe ihm alles und stecke den Brief in eine Flasche. Dann korke ich die Flasche zu und werfe sie in das blaue Meer, welches das Land der Ferne umgibt. Wenn Banker mit seinen Eltern in dem Sommerhäuschen auf Wachsholm ist, kommt vielleicht die Flasche angeschwommen, gerade wenn er unten am Wasser ist und badet. Das wäre schön. Es wäre schön, wenn Banker von all dem Seltsamen wüsste, was mir geschehen ist. Und dann könnte er bei der Polizei anrufen und erzählen, dass Bo Wilhelm Olsson, der eigentlich Mio heißt, gut aufgehoben ist im Land der Ferne und es gut hat, so gut, bei seinem Vater, dem König, zu sein.